صحيح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen weiter, barakallahu fikum, mit Subul al-Salam und wir waren bei Hadith 622 und wir machen ab diesem Hadith heute weiter bei Ibn Ta'ala. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und man sollte Geduld mitbringen. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. درسنا باللغتين العربية والألمانية إن شاء الله سنتابع. كنا وصلنا إلى حديث 622 إن شاء الله نتابع. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. كلامنا حول الصيام، وآخر حديث تكلمنا عليه أنه من أكل من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وأنه لا كفارة على من أفطر رمضان ناسيا. يوم نتابع بارك الله فيكم. من ذرعه القيء، ذرعه أي سبقه وغلبه، إنسان صائم وسبقه القيء أو غلبه فاستقاء فلا قضاء عليه، يعني فليتم صومه ولا قضاء عليه. أما من استقاء أي هو طلب القيء باختياره فعليه القضاء، فعليه القضاء. اختلف أهل العلم في ثبوت هذا الحديث. الحديث رواه الخمسة وعله أحمد وقواه الدارقطني، والحديث عند الترمذي وهو صحيح، ولكن اختلف أهل العلم فيه. والحديث دليل على أنه لا يفطر بالقيء الغالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا قضاء عليه. وأما من تعمد القيء فهو يفطر. وروي بإسناد ضعيف: ثلاث لا يفطرن، القيء والحجامة والاحتلام، ولكن هذا ضعيف عند الترمذي. إذن بارك الله فيكم، الذي يتقيأ عمدا، الذي يتقيأ عمدا، يعني مثلا إنسان يضع يده في فمه حتى يتقيأ وهو صائم، فهذا خلاص، هذا قد أفطر وعليه القضاء. أما طبعا هنا في مسألة لم يذكرها المؤلف، ألا وهي القضاء، فأمره بالقضاء مع أنه تعمد الفطر. والمسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم في قضية أنه من تعمد الفطر فهل عليه القضاء أو لا. فمن أهل العلم من يرى ما عليه القضاء، ومنهم من يرى عليه القضاء ذلك اليوم. وهنا قال فعليه القضاء، أي عليه القضاء هذا اليوم. فهل المقصود بالقضاء هو متابعة اليوم، متابعة الصوم، أو المقصود بالقضاء هو إعادة هذا اليوم؟ والمسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم. على كل بارك الله فيكم، بالنسبة لنا المهم هنا من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، يعني الإنسان إذا تقيا وهو غلب على هذا فما عليه القضاء، ما عليه شيء ويتم صومه. لو هناك من يرى من أهل العلم أنه من استقى ولو عامدا ولو غير عامد يقول عليه القضاء وانتقض صومه. أما هنا طبعا هنا في مسألة أخرى، ما في هنا أنه من انتقض صومه أو انتقض صومه، يعني ما في هنا بارك الله فيكم مسألة، هنا بس القضاء، المسألة عليه القضاء ما عليه القضاء. طيب ماذا يفعل الذي استقى؟ من أهل العلم من يقول ليس عامدا غير متعمد، من أهل العلم من يقول يعيد احتياطا، ومنهم يقول ما يعيد وإنما يتم صومه ولا شيء عليه، وهو الصحيح والله تعالى على علم لهذا الحديث. بارك الله فيكم، حديث نوما 622 فون دم بوخ دس فاستنس فون سبل السلام دي اكليرونج فون بلوغ المرض. أبو هريرة رضي الله عليه زاكته ده جزنت الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم زاكت من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ذا جزون جنا ماسن ابغوخن هات بغوخت نيكس ويدهولن ابا ذا زلبا ذا زلبست zum erbrechen sich zum erbrechen gebracht hat muss nachholen. Das Hadith ist bei dem 5. Imam Ahmed hat das als schwach eingestuft und Ad-Darqutni hat das gestärkt und das ist in Sahih al-Tirmidhi. Barakallahu fikum. Das Hadith hat mit, natürlich mit zwei Themen wichtig hier zu tun. Erstmal mit dem Erbrechen während des Fastens. Zweitens mit Nachholen und nicht nachholen. Es wird hier überhaupt nicht erwähnt, ob das Fasten gültig ist oder nicht. Und es wird auch nicht erwähnt, was genau mit Al-Qada gemeint wird, was mit Nachholen genau. Ist das Weitermachen oder ist das wirklich Nachholen? Auf jeden Fall, Barakallahu Fikum, erstmal die Überlieferung ist klar. Das heißt, jemand hat gezwungenermaßen unwillkürlich der hat gefastet und dann auf einmal musste man erbrechen. Da hat man erbrochen. Da braucht man hier den Tag nicht nachzuholen. Das heißt, man versteht darunter, dass das Fasten gültig ist. Dass das Fasten gültig ist und weil man nicht nachholen braucht. Aber derjenige, der willkürlich erbricht, das ist eine Person zum Beispiel tut den Finger in den Mund und das kommt zu Erbrechen. Diese Person muss nachholen. Das Fasten ist ungültig geworden. Das Fasten ist ungültig geworden. Und deshalb sagt Ibn Munzir, es gibt Konsens zwischen den Gelehrten. Derjenige, der absichtlich erbricht, dass das Fasten bei dieser Person ungültig geworden ist. Hier steht, فعليه القضاء، der muss nachholen. Und wir haben natürlich eine Regel, wenn jemand etwas absichtlich macht, was so ein Ibadah sozusagen kaputt macht, oder die Ibadah ist ungültig geworden, egal was er macht, der kann das nicht mehr nachholen, aber das steht hier nachholen. Deshalb gibt es eine große Diskussion zwischen den Gelehrten diesbezüglich. Manche Gelehrten haben eine Überlieferung genommen, und zwar Erbrechen, Schröpfen und feuchten Traum machen das Fasten nicht ungültig, das Fasten bleibt gültig. Aber diese Überlieferung ist nicht authentisch, das ist bei Tirmidhi und Al-Bayhaqi und das ist schwach, also da kann man nicht als Beweis nehmen. Da bleibt die allgemeine Aussage dann, wenn jemand absichtlich erbricht, dann ist das Fasten ungültig und dann muss man diesen Tag nachholen. Wenn jemand unwillkürlich, gezwungenermaßen erbrochen hat, dann macht man das Fasten weiter und das ist in Ordnung. Manche Gelehrten sagen, man sollte diesen Tag nachholen. Man sollte diesen Tag nachholen. Nicht weil das Fasten ungültig ist, die haben gesagt, aus Sicherheit. Aber eigentlich, barakallahu fikum, das Hadith besagt total was anderes. Deshalb bleibt das bei der allgemeinen Regeln. Erbricht jemand unabsichtlich, dann ist das Fasten gültig, man braucht nicht nachzuholen. Erbricht jemand absichtlich, willkürlich, dann das Fasten ist ungültig geworden und man muss diesen Tag nachholen. Wallahu ta'ala ala wa. وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشارب وهنا في فشارب فشارب ثم بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاح أولئك العصاح وفي لفظ إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشارب رواه مسلم في عام الفتح إلى مكة كان في رمضان سنة 8 من الهجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم صائم حتى بلغ إلى منطقة كراع الغميم قلنا كراع الغميم هذه منطقة وادي أمام عسفان أو عسفان يقول عسفان عسفان هذه الأمور مو مهمة يعني تقول عسفان عسفان عسفان معلش فصام الناس الناس كانوا صايمين فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح ليعلم الناس أنهم يجوز لهم أن يفطروا فأفطر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحديث دليل على أن المسافر له أن يصوم وله أن يفطر المسافر له أن يصوم وله أن يفطر وحتى لو صام أكثر النهار وأما داود الظاهري والإمامية فقالوا لا يجزئ المسافر الصوم قال لو صام صومه غير صحيح لقوله تعالى فعدة من أيام أخر ولقوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة أولئك العصاة ولقوله ليس من البر الصيام في السفر ولكن خالفهم الجماهير فقالوا يجزئ الصوم لفعله صلى الله عليه وسلم والآية لا دليل فيها على عدم الإجزاء وأما قوله أولئك العصاة لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما أمرهم بأمر يقتضي الوجوب يعني ما أوجب عليهم وناس كل واحد منكم الآن يفطر ولا يتم صومه ما قال ذلك إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم شارب حتى يقتدي به الناس فمنهم ما فعل ولذلك قال أهل العلم إن شق على الناس الصيام في السفر يعني إذا كان صعب عليهم في السفر فعليهم الفطر أما إذا ما كان ليش إنهم العصاة لأنه يشق عليهم في السفر واختلف أهل العلم في مسألة هل الفطر أفضل في السفر أم الصوم أفضل منهم ما قال الصوم أفضل إذا كان ما يشق عليه ومنهم من قال الفطر أفضل لأنه رخصة من الله سبحانه وتعالى ومنهم من قال يستويان وبارك الله فيكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يصوم فلا جناح عليه وحديث أنس رضوان الله عليه سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يعني كان في في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ناس يصومون وناس يفطرون، وهذا لم يعيب على هذا، لذلك قالوا يتساويان. والحديث الذي بعده هو 624، وعن حمزة ابن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله: هي رخصة من الله، فمن أخذها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. أي بارك الله فيكم، هو قوي، هو قوي ويريد أن يصوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى، إن حبيت تفطر افطر، وحبيت تصوم صم. فذلك قال بعض أهل العلم: إذا شق عليه، يعني إذا كان شديد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وكان فيه رجل اجتمع عليه الناس تحت شجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما باله؟ قال: صائم، ولكن هذا الرجل شق عليه كثيرا، صعب عليه. قال: ليس من البر الصيام في السفر. فإذا كان يريد أن يصوم في السفر فليصوم، ما كان يريد يفطر، ولكن عليه الإعادة إذا كان فرضا. أما قال بعض أهل العلم: إذا كان صوم تطوع فالأفضل أن يفطر، لأنه يأخذ الرخصة، يأخذ الرخصة. وهنا بارك الله فيكم أيضا فيها تسوية، يعني فيها تسوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي رخصة من الله، فمن أخذها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه كما تحب. وهو الله تعالى، طبعا كثير من أهل العلم يقول الصوم أو الفطر أفضل، أنا أقول الله أعطاك رخصة فخذ الرخصة، أما هو كما تحب أنت، الله أعلم. يعني حديث أنس ظاهر بارك الله فيكم في قضية التسوية بين الأمر. بارك الله فيكم حديث زكسوندت غينز وانسك، جابر رضوان الله عليه، جابر بن عبد الله erzählte, dass der Prophet Muhammad s.a.w. im Jahre der Befreiung von Mekka in Ramadan in Richtung Mekka marschierte. Und er hat gefastet, bis er einen Platz vor Asafan oder Usfan erreicht hat. Das hieß Qura' al-Ghamim. Und die Leute haben auch gefastet. Dann hat der Prophet Muhammad s.a.w. ein Becher von Wasser verlangt. Und er hat das vor allen Leuten getrunken, damit ihn sehen. Dann hat man ihm gesagt danach: Es gibt Leute oder es gibt manche, die noch fasten. Der Prophet sagte: Die sind die Widersprecher, oder die sind die Sündigen, Und in einer anderen Überlieferung, man hat es ihm gesagt, oder er hat erzählt, dass die Leute, dass das Fasten für die Leute schwer geworden ist. Und sie erwarten, was du machst. Man hat dem Propheten ﷺ gesagt, das Fasten ist für die Leute schwer geworden und die Leute erwarten, was du tust. Dann hat der Prophet Muhammad s.a.w. einen Becher vom Wasser verlangt. Der hat das vor allen Leuten getrunken. Und das war nach dem Asr-Gebet. Nach dem Asr. Das bedeutet, das war nach Mittag. Es gab noch wenig Zeit bis zum Untergang. Das ist in Sahih Muslim. Barakallahu fikum, natürlich diese Überlieferung ist auch in dem Bereich, was wir erzählen. Wir erzählen sozusagen über die erlaubten Handlungen während des Fastens, wie der Autor Rahimullah das so aufgelistet hat. Und zwar Barakallahu fikum, hier haben wir zu tun mit der Reise und Fasten auf der Reise. Das wird, wenn man auf der Reise ist. Fastet man oder fastet man nicht? Und das ist eine große Diskussion zwischen den Gelehrten. Manche unter den Gelehrten sagen, derjenige, der auf der Reise fastet, ist das Fasten, dann macht sein Fasten ungültig. Wenn auch fastet, das gilt nicht. Die sagen, die Aya im Koran, das steht, da sollten sie andere Anzahl von Tagen, wenn sie auf der Reise sind, da dann sollten sie Anzahl von Tagen fasten, andere. Und hier der Prophet sagte, die sündigen. Und der Prophet sagte, es ist nicht von Tugend, dass man während der Reise fastet. Deshalb haben sie gesagt, das gilt nicht. Aber es gibt keinen Beweis, das gilt nicht. Alles, was hier damit zu tun hat, heißt, man sollte nicht auf der Reise fasten. Das ist die erste Meinung. Die zweite Ansicht, Barakallahu fikum, von den Gelehrten ist, dass es besser auf der Reise, dass es besser auf der Reise, dass man nicht fastet, dass man nicht fastet. Andere sagen, das Fasten auf der Reise ist besser, weil der Prophet ﷺ gefastet hat. Bis Qura al-Ghanim, bis Asafan, Asafan 90 Kilometer von Mekka. Das war so. Andere sagen, wenn das schwer ist für den Reisenden, dann sollte der Reisende nicht fasten. Aber wenn das leicht ist, dann kann er fasten. Und die letzte und die beste eigentlich und Allahu A'lam auch die richtigste Ansicht von den Gelehrten ist, wenn du willst, kannst du fasten und wenn du nicht willst, brauchst du nicht. Ist dir überlassen. Und der Beweis dafür ist Hadith Anas radhiyallahu anhu. Er sagte, wir waren mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi auf der Reise. Und es gab unter uns Leute, die gefastet haben und andere, die nicht gefastet haben. Und keiner hat den anderen kritisiert. Weder die Fastenden noch die Nicht-Fastenden. Deshalb man sagt, ja, das ist gleich. Das ist dir überlassen. Aber es gibt auch noch dazu eine Überlieferung und das ist Hadith 624. Hamza ibn Amr al-Aslami erzählte, dass der Prophet Muhammad dass er dem Propheten Muhammad sagte, O Gesandter Allahs, ich habe Kraft und ich kann fasten, wenn ich auch auf der Reise bin. Gibt es eine Sünde, wenn ich auf der Reise faste? Der Prophet Muhammad sagte ihm, das ist eine Erleichterung von Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wer das nimmt, dann ist das gut. Und wer fasten will, dann hat er keine Sünde gemacht. Das ist bei Muslim. Das ist bei Muslim. Und Ursprung von Hadith ist bei Al-Bukhari Muslim. Das heißt, Barakallahu fikum hier, eine Person fragte den Propheten, was soll ich auf der Reise machen? Soll ich fasten oder soll ich nicht? Der Prophet sagte ihm, wie du willst. Wenn du willst, faste. Und wenn du nicht willst, dann brauchst du nicht zu fasten. Es gibt noch eine andere Meinung oder Ansicht von den Gelehrten, die sagen, wenn das schwer ist auf der Reise, während der Reise zu fasten, dann darf man nicht fasten. Weil sie eine Überlieferung hier, was ich erzählt habe, ist es nicht von Tugend, dass man auf der Reise fastet. Es gab, der Prophet Muhammad war auf der Reise mit den Sahaben und es gab einen Mann, der unter dem Baum lag und die Leute kamen alle zu ihm und der konnte nicht richtig atmen. Der Prophet sagte, was ist los mit ihm? Man hat gesagt, der ist fastend und das ist für ihn sehr schwer. Der Prophet sagte, das ist nicht vom Tugend, dass man während der Reise fastet. Deshalb ist es, wenn das schwer ist, dann sollte man nicht fasten. Besser ist, dass man das Fasten bricht. Und dann gibt es noch eine Meinung. Wenn man Pflichtfasten fastet, dann ist dir überlassen. Also wenn du auf der Reise fasten willst, dann kannst du, wenn du willst, dann brauchst du nicht. Aber wenn das ein zusätzliches Fasten ist, freiwilliges Fasten ist, dann brauchst du auf der Reise nicht zu fasten. Und das ist auch in Ordnung. Das ist auch gute Ansicht. Das heißt, Pflichtfasten ist dir überlassen auf der Reise. Wenn das aber schwer ist, dann brauchst du nicht zu fasten. Das ist besser. freiwilliges Fasten auf der Reise besser nicht. Auf der Reise besser nicht. Weil, warum sage ich besser nicht? Ja, إذا كان الصوم تطوعا ففي السفر الأفضل الفطر. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر صحيحا مقيما. But it is better when man freiwillig fasten will oder freiwillig fasten will. Es ist besser auf der Reise nicht zu fasten, weil der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wenn jemand krank wird oder auf der Reise ist, schreibt Allah subhanahu wa ta'ala ihm den Lohn, als ob die Person anwesend wäre und als ob die Person nicht gesund wäre. Das heißt, wenn du krank wirst oder wenn du auf der Reise bist, du bekommst den Ajr. Dann brauchst du nicht unbedingt das zu machen. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه رواه الدارقطني والحاكم وصححه وهو عنده رخص للشيخ الكبير أن يفطر والمرأة العجوز أن تفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه يعني ما في قضاء واختلف الناس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين طعام عفوا قال أهل العلم أنها منسوخة لقوله وأن تصوموا خيرا لكم عفوا وقيل بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصوم انتبهوا أخو. كان في أول الصيام الذي ما يستطيع صوم فكان إذا أحب أطعم وإذا أحب صام فبعدين أنزل الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم خلص صار لازم الصيام أما إذا كان الإنسان مريض أو على سفر فعدة من أيام أخرى فذلك كان الأمر في أول شيء كان الأول الذين لا يطيقون الصوم ما إنسان ما يستطيع صوم فما يحتاج يصوم ويطعم أما فيما بعد بارك الله فيكم فنسخت هذه ولكن رخص لمن للشيخ الكبير والمرأة العجوز وكذلك الحامل والمرضع ذلك الحامل المرضع روى ذلك ابن عباس وابن عمر كله عند البيهقي وأنس رضوان الله عليه لما كبر وما استطاع الصوم لما كبر أنس رضوان الله عليه وما استطاع الصوم صنع جفن من ثريد ودعا 30 مسكينا فأشبعهم وفي المسألة خلاف فمن أهل العلم من يرى الإطعام ومن أهل العلم من يرى ما عليه شيء حتى ما يطعم ما يصوم خلاص وأما الحامل والمرضع فاختلف أهل العلم في الحامل والمرضع منهم من قال أن عليها القضاء يعني الحامل والمرضع أن تقضي وتطعم ومنهم قال تقضي فقط ومنهم من قال تطعم فقط ومنهم من قال لا قضاء ولا إطعام خلاص ما تصوم لأنه ما تستطيع والله أعلم ولكن الصحيح والله أعلم طبعا هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم كبير الصحيح بارك الله فيكم أن الشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل المرضع إذا ما استطاعوا جميعا الصيام فيطعموا عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهم والله تعالى أعلى وأعلم بارك الله فيكم حديث زك سندت فونزونسك ابن عباس رضوان الله عليه زاكته Es ist Erleichterung für den alten Mann gemacht worden, dass der alte Mann das Fasten bricht und dass er anstatt jeden Tag einem armen einem Bedürftigen oder Armen speist und er braucht nicht nachzuholen. Es gibt keine Nachholung für ihn. Das ist bei Ad-Darqutni und Al-Hakim und das ist Sahih. Das hat Barakallahu fikum mit der Ayah zu tun, von Surat al-Baqarah, die Ayah 184. Allah sagt, und für diejenigen, die das Fasten nicht ertragen können, sie brauchen nicht zu fasten und sie speisen einem Armen. Am Anfang an war die Sache so, derjenige, der nicht fasten wollte, passt auf, derjenige, der nicht fasten wollte, er brauchte nicht zu fasten und er sollte nur einem Armen speisen. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, und das Fasten ist besser, ist richtiger für euch. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Wer der Monat anwesend ist, muss fasten. Dann war diese Ayah aufgehoben. Das heißt, es ist nicht mehr so, wenn ich will, dann faste ich, wenn ich nicht will, dann speise ich. Nein, wenn Ramadan eingetroffen ist, dann muss man fasten, solange man kann. Ja, aber wenn man nicht kann, weil man alter Mann ist oder alte Frau, was macht man? Hier ist unsere Überlieferung von Ibn Abbas. Ibn Abbas sagt, es ist eine Erleichterung, dass diese Person, alter Mann, alte Frau und noch dazu die schwangere Frau und die stillende Mutter, diese, sie brauchen nicht zu fasten, wenn sie nicht können. Was machen sie? Sie speisen anstatt jeden Tag einem Armen und sie brauchen nicht nachzuholen. Und das ist umstritten zwischen den Gelehrten. Es gibt große Ikhtilaf, es gibt große Meinungsverschiedenheit zwischen den Gelehrten diesbezüglich. Manche sagen, sie müssen nachholen. Andere sagen, sie müssen nachholen und speisen. Andere sagen, sie müssen nur speisen und nicht nachholen. Und andere sagen, sie brauchen gar nicht. Sie brauchen nicht zu fasten und fertig. Punkt. Weder speisen noch nachholen. Aber die beste Meinung ist, wallahu ta'ala ala wa'alam, ist von Ibn Abbas und Ibn Umar, ein alter Mann, eine alte Frau oder kranke Frau, die überhaupt nicht fasten können, auch später nicht. Diese fasten nicht, sie speisen anstatt jeden Tag einem anderen. Wenn sie nicht haben, dann brauchen sie nicht zu speisen. Und brauchen sie nicht zu fasten. Eine stillende Mutter, eine schwangere Frau, auch das Gleiche. Aber wenn eine stillende Mutter sagt, ich kann doch fasten, oder ein alter Mann sagt, ich kann fasten, die können fasten, bitteschön. Oder sie sagen, wir können nachholen, dann können sie nachholen, wenn sie wollen. Und Anas, es gibt dafür einen klaren Beweis. Anas, als er alt war, und er konnte nicht mehr fasten, er hat Essen gekocht und er hat 30 Leute eingeladen, 30 Armen eingeladen, und er hat ihnen alle Essen gegeben. Und so hat 30 Armen gespeist für 30 Tage vor Ramadan. Allah ta'ala ala wa ala. Wa an Abi Hurairata radiyallahu anhu qal, ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala, halaktu ya Rasulallah. Qala, wa ma ahlakak? Qala, waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Fa qala, hal tajidu ma ta'tiqu raqabah? قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر أو بعرق فيه تمر. فقال تصدق بهذا. قال أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعموا أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم والحديث عند البخاري ومسلم. بارك الله فيكم. الحديث دليل على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان عامدا. وذكر النووي رحمه الله أنه إجماع. تثبت الكفارة عليه. وقال بعض أهل العلم لا، إذا ما كان يستطيع يؤدي الكفارة فما عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر شيء تصدق عليه وقال له اذهب، وما طلب منه شيء. وقيل أن هذا مخصوص فيه، يعني هذا مخصوص في نفس الشخص أو في الذي يكون مثله، وليس الله. واحد الآن يأتي يقع على زوجته ويقول والله ما في أفقر مني، فيأخذ لنفسه. لا، واحد عنده مثلا مال ويستطيع، أو عنده قوة ويستطيع يصوم، هذا عليه الصيام، لأنه قضية مع الله. انتبهوا، القضية مع الله سبحانه وتعالى. يعني كثير من الناس يقول لك والله ما أستطيع أن أصوم. لا، أنت تستطيع، ولكن هو ما يريد الصوم. ففي فرق بين إرادة الشيء وبين القدرة على الشيء. أخوة، انتبهوا لهذه مسألة مهمة. ما يريد يصوم شيء، وما يستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، مريض كبير إلى غير ذلك. فلذلك بارك الله فيكم، هناك طبعا في رواية من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: استغفر الله، كله أنت وأهل بيتك، وصم يوما واستغفر الله. فهنا اختلف أهل العلم في قضية قضاء هذا اليوم. في الحديث أصلا عند البخاري ومسلم ما في صم يوما، إنما هذا في صحيح أبي داود: صم يوما واستغفر الله. فاختلف أهل العلم في قضية هل يقضي اليوم ولا ما يقضي اليوم. منهم يرى عدم القضاء، ومنهم من يرى لازم يقضي اليوم ويكفر، والكفارة عتق رقبة أو صيام شهر متتابعين. فإذا ما عنده يطعم 60 مسكينا، ما عنده تبقى الكفارة في حقه، أو يغفر الله سبحانه وتعالى له. واختلف أهل العلم في قضية هل الكفارة على الرجل والمرأة ولا فقط على الرجل. فمن أهل العلم من يقول هذا الحكم يجب على الرجل، وهذا قول الشافعي والأوزاعي. والجمهور يرى، يعني الأغلبية يرى وجوبها على الاثنين، المرأة والرجل. ومنهم من يرى أن المسبب عليه الكفارة، يعني مثلا المرأة أجبرت زوجها على الجماع، قالوا ما عليه الكفارة إنما كفارة على المرأة. والمسألة فيها خلاف كبير يرجع فيه إلى بارك الله فيكم الكتب الأخرى، ولكن الحديث ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنه زوجتك أيضا، إنما قال له. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كانت المرأة أيضا مخاطبة بذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم علمها، والله أعلم. بارك الله فيكم. حديث زكسون ذات زكسون زونسك، أبو هريرة رضي الله عليه أتسيلته داس أين من ثم بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم كام ودي زاكته أو بروفيت إش بن فدوبن gegangen oder ich bin zerstört ruiniert. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte: Und was hat dich ruiniert? Er sagte: Ich habe Beischlaf mit meiner Frau während Ramadan gehabt, während des Fastens, sozusagen am Tag. Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte: Hast du Sklaven, was du befreien kannst? Der sagte: Nein. Er sagte ihm: Kannst du 2 Monate hintereinander fasten? Der sagte: Nein. Er sagte ihm: Kannst du 60 Armen speisen? Der sagte: Nein. Dann saß diese Person. Man hat dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen großen Ast von Datteln geholt. Der Prophet hat ihm das gegeben und er hat ihm gesagt: Spende das für die Armen. Der sagte: O Prophet, gibt es ärmer als Als mich und meine, gibt es ärmer, ärmere Menschen als mich und meine Familie. Es gibt in Medina, zwischen den beiden Hügeln von Medina, gibt es keine ärmere Menschen als wir. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gelacht, bis seine Zähne, seine Eckzähne gesehen worden waren. Und er hat ihm gesagt, nimm das und speise deiner Familie. Das ist bei, die sieben haben das überliefert und diese dieser Wortlaut ist von Al-Imam Muslim. Das Hadith natürlich ist bei Al-Bukhari Muslim. Dieses Hadith, barakallahu fikum, hat mit dem Fasten zu tun, wenn jemand während des Fasten Geschlechtsverkehr hat. Dieser Mann hat während des Fastens Geschlechtsverkehr gehabt. Obwohl hier man merkt, dass dieser Mann vielleicht nicht gewusst hat, dass man nicht darf, aber eigentlich man weiß das. Und weil er weiß, dann kam er zum Propheten und er hat gesagt, was soll ich tun? Das war bei ihnen nicht bekannt, was man macht, wenn man bei Schlaf gehabt hat. Der hat dem Propheten Muhammad s.a.w. gesagt, der Prophet Muhammad s.a.w. hat gesagt, du musst Sühne geben. Du musst Sühne geben. Und diese Sühne ist Al-Kaffara hier. Das ist wie folgt. Sklave befreien, 2 Monate hintereinander fasten oder 60 Armen speisen. Man darf nicht, wenn man Sklave hat, das darf man nicht sagen, nein, ich kann das nicht. Oder wenn man 2 Monate fasten kann, da kann man nicht sagen, ich kann nicht. Das hat nicht mit Wollen hier zu tun, das hat mit Können zu tun. Und wenn man 60 Armen speisen kann, und Barakallahu fikum, man sollte nicht so machen, manche Leute, die kommen sofort zu speisen. Nein, eigentlich die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten getroffen. Man sollte 1, dann 2, dann 3 machen und nicht wählen. Manche sagen, man kann wählen. Aber eigentlich, von den Regeln her, wenn das mit Wählen gewesen wäre, dann hätte der Prophet Muhammad s.a.w. ihm sofort gesagt, ja, mach das oder das oder das. Aber der Prophet hat ihm gesagt, kannst du das machen? Nein. Kannst du das machen? Nein. Dann mach das. Dann Barakallahu fikum. Die andere Frage ist, hier wurde nicht erwähnt, dass er den Tag nachholen muss, weil der Tag ungültig war. Aber muss er den Tag nachholen oder nicht? Es gibt eine Überlieferung bei Abu Dawud, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte ihm, ist diese Dackel, du und die Leute deiner Familie und faste einen Tag und bitte Allah um Verzeihung. Da kann man sagen, es gibt auch unterschiedliche Ansichten von den Gelehrten. Manche sagen, der muss auch den Tag nachholen, andere sagen, der muss nicht, weil der Prophet Muhammad s.a.w. ihm das nicht geklärt hat. Dann bleibt noch eine Sache, und zwar muss der Mann nur die Sühne geben oder auch die Frau. Manche Gelehrten sagen beide, weil beide Geschlechtsverkehr gehabt haben. Andere Gelehrten sagen, der Verursacher. War die Frau die Verursacherin? War der Mann der Verursacher? Der Verursacher macht das. Andere sagen, bei dem Mann. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. ihm hier nicht gesagt hat, gehst du und sagst du auch deine Frau, sie muss auch das Gleiche machen. Da sagt man, der braucht das nicht. Doch, weil wenn die Person fragt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sollte ihm das genau erklären, was richtig ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es nicht gemacht. Salawatullahi wa salamu alaihi. So, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ich meine, man sollte in den großen Fiqh-Büchern dann weiterlesen, aber wir wollen uns sozusagen im Rahmen an die Erklärung von dem Autor festhalten. Man sollte, barakallahu fikum, hier etwas verstehen. Wenn man Beischlaf gehabt hat, dann muss man eine Sühne geben. Und deshalb sollte man sich kontrollieren und beherrschen während Ramadan. Und wir haben Hadith von Umar erwähnt vorhin und von Aisha radhiyallahu anha bezüglich, dass man küsst während Ramadan und so weiter. Deshalb aufpassen, barakallahu fikum. Und das Schöne ist hier, der Prophet Muhammad s.a.w. hat hier gelacht. Hat gelacht, weil manche Leute sagen, der Prophet hat niemals gelacht. Das stimmt nicht. Hier, er hat gelacht. Und noch dazu, barakallahu fikum, etwas ist wichtig. Nicht, dass eine Person bei Schlaf hat und dann kommt diese Person und sagt, ja, ich habe kein Geld zu geben, ich kann nicht fasten und ich kann auch keinen Sklaven befreien. Deshalb mache ich, wie ich will. Nein, das gilt nur in diesem Fall, wenn man überhaupt nicht hat. Und das hat mit Allah subhanahu wa ta'ala zu tun. Du kannst vielleicht uns die Wahrheit verbergen, aber was ist mit Allah subhanahu wa ta'ala? Du kannst die Wahrheit bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht verbergen. Allah subhanahu wa ta'ala weiß alles. Subhanahu. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم متفق عليه وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي ولا يقضي قال النووي أنه إجماع، يعني الرجل يجامع زوجته في الليل فيستيقظ بعد الفجر وهو صائم فيغتسل للصلاة وليس للصوم. خالف بعض أهل العلم وقالوا لا، إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصوم يومه، خلاص ما يصوم. ولكن هذا الحديث منسوخ، وأن أبا هريرة رضي الله عليه رجع عن هذا القول لما سمع حديث عائشة وأم سلمة، لأنهم أم سلمة وعائشة أدرى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة من أبي هريرة رضي الله عليه، واضح. وكذلك بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا يدركني الصبح وأنا جنب فأصوم، فذلك الصحيح بارك الله فيكم أنه الإنسان إذا جامع أهله من الليل فصام فاستيقظ جنبا فليتم صومه، وإنما الغسل يكون للصلاة وليس للصيام. وانتبهوا لهذا بارك الله فيكم جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. 627 عائشة رضي الله عليها وأم سلمة في بريفة dass der Prophet محمد صلى الله عليه وسلم am Tage des Fasten aufgestanden ist nach dem Geschlechtsprozess in der Nacht. Das wird in Janabe-Zustand. Hat sich gewaschen und er hat weiter gefastet. Salawatullahi wa salamu alayhi. Das Hadith bei Bukhari Muslim. Bei Muslim, und er hat diesen Tag nicht nachgeholt. Er hat diesen Tag nicht wiederholt und nicht nachgeholt. An-Nawawi und andere Gelehrten sagen, das ist Ijma'. Es gibt einen Konsens. Es gibt einen Konsens, wenn man geschlafen, wenn man in der Nacht Beischlaf mit der Frau gehabt hat und da hat man geschlafen und da ist man wach geworden nach Frühgebet, dann macht und da muss man fasten, da fastet man weiter. Und waschen ist nicht für Fasten, sondern waschen ist für das Gebet. Andere Gelehrten sagen, es gibt, nein, es gibt eine Überlieferung, das bei Imam Ahmad ibn Hibban von Abi Huraira überliefert, wenn es zum Frühgebet aufgerufen wird und die Person ist Junub, Janaba-Zustand, das wird Zustand nach einem Geschlechtsverkehr, da braucht man nicht mehr zu fasten. Aber diese Überlieferung wurde aufgehoben, wurde annulliert. Und Abu Huraira selber, nachdem er gehört hat, was Umm Salama und Aisha radhiyallahu anhuma gesagt haben, hat er seine Meinung geändert, radhiyallahu anhu. Und es gibt noch eine andere Überlieferung, das bei Sahih Muslim, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, und ich stehe auf in Janabe-Zustand nach dem Frühgebet und ich faste. Das heißt, er hat damit angedeutet, dass er während des Fastens, das bedeutet während Ramadan in der Nacht, den Geschlechtsverkehr, weil Allah s.w.t. das im Koran erlaubt hat, in der Nacht und nicht am Tag des Fastens. Deshalb soll jemand aufpassen. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, die Sache ist klar, wenn jemand Beischlaf mit seiner Ehefrau gehabt hat und da hat man, da ist man wach geworden mit Janabe-Zustand, da sollte man weiter fasten und wegen des Gebetes wäscht man sich, nicht wegen des Fastens. Aufpassen in diesem Sommer. Und unsere letzte Überlieferung für heute. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. متفق عليه. من مات وعليه صوم صام عنه وليه. الحديث فيه دليل على أنه يجزئ عن الميت صيام وليه عنه إذا مات وعليه صيام واجب. العلم في الصيام الواجب هنا منهم من قال الصيام الواجب يعنى به صيام رمضان، ومنهم من قال يعنى من نذر أو الكفارة، صيام نذر كفارة. لأن الحديث فيه أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على أبيها نذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من صام من مات وعليه صم فليصم صام عنه وليه. ومن أهل العلم من يقول أنه صيام رمضان، لأنه فدين الله أحق أن يقضى. وطبعا اختلف أهل العلم بارك الله فيكم في مسألة من يصوم عنه، قيل وليه، وبعض أهل العلم يرى حتى لو صام غير الولي عنه يجزئ، ولكن الحديث فيه بارك الله فيكم الولي. فإذا ما استطاع الولي قد يوكل إنسانا بذلك، بعض أهل العلم يقول يجوز وبعضهم يقول لا، وبعضهم يقول لا. على كل بارك الله فيكم، المراد من الولي كل قريب، وقيل الوارث خاصة، وقيل العصبة، العصبة اللي هم العائلة، الوارث منهم وأقرب القريب. يعني مثلا الإنسان، انتبهوا ما المعنى في مثل هذا الحديث يا أخو. رجل كان عليه مثلا كان في رمضان مريضة وعليه ثلاثة أيام قضاء، انتهى رمضان، بعد رمضان مات وعليه ثلاثة أيام قضاء، فهنا صام عنه وليه. من وليه؟ قيل مثلا ابنه أو أخوه أو أبوه أو العم أو ابن الابن أو قيل الزوجة حتى لأنه أقرب قريب، أو أنه يوكل لأحد أنه يصوم عنه. هذا هو المعنى في الحديث، مو المعنى أنه الإنسان مثلا الآن إنسان مات الآن وأتى رمضان الجاي فيروح يصوم عنه وعن أبيه، لا، إنما إذا عليه دين، عليه دين. والله تعالى على وأعلم. طبعا كما ذكرت اختلف أهل العلم من هل يختص بالولي، قيل أنه يصح، قيل أنه لا، طبعا والمسألة فيها خلاف، والله تعالى أعلم. بارك الله فيهم. عائشة إبلي فاتي داس دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكتي دي اشتغط ودي هات نوخ شولدن فم فاستن دي هات نوخ شولدن فم فاستن دن موس دي فورموند ديزة تاجي فاستن داس وي ناخول داس ويس اني بيزون شتغط وديزة بيزون هات نوخ شولدن فم فاستن دي فورموند ودي دي اربنده oder die Verwandtschaft oder die Familie müssen das nachholen oder können das nachholen. Und eigentlich, aber das ist ein Befehl von unserem Propheten Muhammad. Welches Fasten wird hier gemeint? Das wird gemeint, das Fasten von Pflichtfasten. Oder die anderen Gelehrten sagen, das Fasten Pflichtfasten, aber das ist das Fasten, wie zum Beispiel bei Nazar und Kafara, bei Gelübde und bei Sühne und nicht bei Ramadan. Ja, weil sie gesagt haben, das Gebet braucht man nicht nachzuholen, das ist das Fasten auch nicht. Aber eigentlich, es gibt eine Überlieferung, Barakallahu fikum, der Prophet Muhammad s.a.w. wurde gefragt, mein Vater ist gestorben und er hat noch Schulden von Fasten und so. Der Prophet sagte, die Schulden von Allah muss man sozusagen begleichen. Und das ist Schuld bei dieser Person. Und die zweite Sache, die wichtig hier ist, wer macht das? Wer fastet anstatt der Verstorbenen? Manche Gelehrten sagen, nur die Leute, die Familie, in der Familie sind. Das wird sein Sohn, seine Tochter, seine Frau, sein Bruder. Andere Gelehrten sagen, auch eine andere Person kein Problem. auch eine fremde Person kann das machen. Auf jeden Fall, das ist umstritten zwischen den Gelehrten. Es gibt keinen jetzt klaren Beweis, dass die anderen nicht nachholen können oder ersetzen können für das, was die Person gemacht hat. Aber sollte man aufpassen hier. Es ist nur eine Sache, die wichtig ist. Weil manche falsch verstehen. Was bedeutet hier Schuld? Das bedeutet zum Beispiel, ein Vater, der hat in Ramadan 5 Tage nicht gefastet. Und er wollte das nach Ramadan nachholen. Der wollte nachholen. Aber das kam zu Ende von Ramadan und diese Person starb. Und er konnte das nicht nachholen. Dann kann sein Sohn oder seine Frau, sein Vater und so was, jemand von der Familie, das nachholen, diese 5 Tage. Für Allah subhanahu wa ta'ala fastet man in der Absicht, dass diese Tage als Schuld für die andere Person sind. So ist das hier gemeint. Und nicht, dass man zum Beispiel jetzt später kommt Ramadan, dann fastet man einen Monat lang, da sagt man ja für meinen verstorbenen Vater. Nein! Das heißt nur, was Schuld war. Nicht, was in Zukunft war. Und unter einer Bedingung, dass die Person das begleichen wollte. Nicht zum Beispiel eine Person will nicht fasten und der hat nicht gefastet, dann kommt der Sohn, der sagt, ja, ich faste. Nein. Nein. Zum Beispiel ein Vater fastet nicht. Sag, ich faste nicht. Man fürchte Allah, fastet. Dann stirbt dieser Vater, dann kommt der Sohn und sagt, ja, ich werde diese Tage nachholen. Nein. Du holst nicht nach. Weil die Person selber das nicht fasten wollte. Aber wenn du weißt, dass dein Vater oder dass dein Bruder das fasten wollte, dann kannst du es machen. Wie ich schon gesagt habe, manche Gelehrten meinen, das hat mit Gelübde, mit Nether zu tun. Andere sagen, nein, das ist allgemein, was von Fasten ist. Wallahu ta'ala ala wa ala. Auf jeden Fall, man merkt, barakallahu fikum, dass wir in diesem Zusammenhang, dass wir so viele Meinungen und Ansichten von den Gelehrten haben. Und das ist wirklich der Sinn, dass wir auch hier solche Unterrichte machen, damit man weiß, ja, es gibt unterschiedliche Ansichten von Gelehrten, aber am Ende kehrt man zurück zum Beweis. Und Beweis ist von Koran und Sunna. Barakallahu fikum, antum tulahidun innu fi kathir min al-aqwal li ahli al-ilm. Imam Ahmad yaqul qawl al-Shafi'i yaqul khud. Hada kulluhu jayyid. ولكن نرجع جميعا إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والدليل الأقوى هو الذي يلتزم به والله أعلم بارك الله فيكم في الشيء gesagt habe man sollte immer nach dem Beweis von Koran und Sunna suchen und die Gelehrten die haben unterschiedliche Ansichten getroffen weil sie zum Beispiel die Überlieferung was ich vorhin erwähnt habe manche von Gelehrten zum Beispiel bezüglich Erbrechen. Manche Gelehrten sagen, bei der Überlieferung, bei Al-Bayhaqi und bei Imam Ahmed, das ist nicht authentisch. Andere sagen authentisch. Deshalb derjenige, der sagt authentisch, der sagt etwas. Derjenige, der sagt nicht authentisch, der sagt was anderes. Und so ist die Regel in diesem Zusammenhang. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Salli lahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sliman kathira. Das nächste Mal machen wir weiter, barakallahu fikum, mit Saum al-Tatawwa' wa ma nuhya an Saumih. Das ist die Zeiten, die man zu fasten hat, für Allah subhanahu wa ta'ala freiwillig. Und Tage und Monate eventuell, dass man nicht fasten darf. Oder es ist nicht erwünscht, diese Tage zu fasten. Und das heißt, wir brauchen noch vielleicht 2 Unterrichtseinheiten oder 3, wenn wir inshallah zu Ende vom Fasten. Ich empfehle euch, barakallahu fikum, auch für unsere guten Schwestern. Es gibt so eine Abhandlung von mir über Fasten. Ich habe so eine Abhandlung über Fasten geschrieben und diejenigen, die dort lesen können, die finden diese Informationen und umfassender, inshallah auch. Da könnte man sich, barakallahu fikum, vorbereiten für auch diese Tage, die wir